Im Jahre 1881 brachte der Kronprinz bei einem Besuch in Hamburg die Änderung seiner Einstellung sehr deutlich zum Ausdruck. Die führenden Freimaurer der altpreußischen Logen in Hannover empfingen den Kronprinzen und hielten die üblichen Reden von unwandelbarer Treue und Gefolgschaft und so weiter. Kohut, selbst ein Freimaurer, schildert uns sehr anschaulich, wie der Kronprinz auf diese Rede antwortete. Der Kronprinz knüpfte zu einer längeren Erwiderung an. Er erklärte, mit der Gefolgschaft sei es so eine Sache, in der Freimaurerei sei nicht alles, wie es sein solle. Es würde zum Beispiel immer behauptet, das Brauchtum stamme aus Schweden. Er habe aber festgestellt, dass diese Behauptung nicht den Tatsachen entspreche. Der Kronprinz kam dann auf ein Erlebnis in Darmstadt zu sprechen. Zur Fortsetzung seiner Studien habe er in der Loge in Darmstadt alte Akten einsehen wollen. Er sei auch vor den Schrank geführt worden, in dem sich die Akten befanden. Als er aber am anderen Tage die Akten habe studieren wollen, habe sich ergeben, dass der Schrank in der Nacht erbrochen worden war und dass die Akten verschwunden waren. Wie stark müssen sich damals die Hochgrad-Freimaurer gefühlt haben, dass sie einem Fürsten und Kronprinzen gegenüber, der als deutscher Mann Aufschluss haben wollte, ein so ungeheuerliches Verhalten wagten. Wie recht haben alle jene Kenner der Freimaurerei, die seit über 100 Jahren den Völkern immer wieder sagen, dass die Fürsten und die nationalen Männer, die der Suggestion des Bundes erlegen sind, betrogen wurden. Des Weiteren schildert uns Kohut, dass sich der Kronprinz in Fortsetzung seiner Rede abfällig über die vielen Hochgrade aussprach und die Notwendigkeit der Hochgrade bestritt. Als er selbst in einen höheren Grad gekommen sei, sei ihm alles durcheinander gegangen, und als er den Prinzen Wales von England, der den 33. Grad bekleidet, gefragt habe, was eigentlich der Inhalt dieses Grades sei, habe der Prinz von Wales geantwortet, das wisse er selbst nicht. Als die Meister vom Stuhl den Kronprinzen fragten, ob eine gemeinsame Arbeit der altpreußischen Logen während seiner Anwesenheit in Hannover angesetzt werden solle, erwiderte der Kronprinz, er habe keine Zeit, über die Zeit sei schon anderweitig verfügt. Vergleiche Kohut am angegebenen Ort. Es war also eine recht deutliche Abfuhr, die Kaiser Friedrich in Hannover der Freimaurerei erteilt hat. Man geht wirklich nicht zu weit, wenn man feststellt, dass Kaiser Friedrich gerade infolge seines Studiums von einem tiefen Misstrauen gegen die Freimaurerei erfüllt war. Ob Kaiser Friedrich einmal mit Bismarck über die Freimaurerei gesprochen hat? Bei dieser Einstellung des Kaisers Friedrich ist es erklärlich, dass Wilhelm II. Nicht Freimaurer wurde. Kaiser Friedrich II. Hat in den letzten Jahren seines Lebens seinem persönlichen Adjutanten, dem General von Wietinghoff, mitgeteilt, er sei sich über die Freimaurerei vollkommen klar, aber er könne leider nicht mehr zurück. Aus freimaurerischen Zeitschriften ergibt sich, dass die Freimaurer in Deutschland beim Antritt der Regierung Wilhelms II. Fürchteten, Wilhelm II. Werde die Freimaurerei verbieten. Wilhelm II. Muss also als Kronprinz in irgendeiner Form eine Ablehnung der Freimaurerei zu erkennen gegeben haben. Nach Antritt der Regierung Wilhelms II. Schrieb das Bulletin Maconique de la Grande Loge Symbolique Écossaise in Paris Nummer 102, der junge Kaiser weigerte sich, dem Bunde beizutreten, also muss ihm doch der Eintritt in irgendeiner Form nahegelegt worden sein. Wilhelm II. Möchte Deutschland wieder zum Mittelalter zurückführen, er kann mit solchen Bestrebungen nur das Ende der Hohenzollern beschleunigen. Es ist nicht weit von Ludwig XIV. Zu Ludwig XVI. In unserem mit Elektrizität und Dampf arbeitenden Zeitalter wäre es leicht möglich, dass das deutsche Volk, um den Abstand zu verkürzen, einige Stufen überspränge. Die Freimaurer werden sich nicht einschüchtern lassen, weil der Kaiser sich nicht einweihen lassen will, werden sie das Volk einweihen, und wenn das Kaiserreich sie verfolgt, werden sie in Deutschland die Republik errichten. Hier wird also in aller Offenheit dem deutschen Kaiser das Schafott und dem deutschen Volke die Republik vorausgesagt, die doch nur durch einen Zusammenbruch und eine Revolution herbeigeführt werden konnte. Es handelt sich hier nicht um belanglose Äußerungen von Schwätzern, sondern um die Äußerungen eines Bundes, dem Staatsmänner und ihre Mitarbeiter in allen Staaten angehörten. Der Inhalt der Reden, die 1889 auf dem zur Jahresfeier der Französischen Revolution einberufenen Freimaurerkongress in Paris gehalten wurden, deckt sich vollkommen mit oben zitierten Ausführungen gegen den deutschen Kaiser. Was damals gegen den deutschen Kaiser gerichtet war, war in Wahrheit ein Vorgehen gegen das deutsche Volk. Niemand kann leugnen, dass im Jahre 1890 die von Henri Labouchere herausgegebene englische Zeitschrift Truce eine Landkarte veröffentlichte, die Europa mit den Grenzen des Jahres 1920 darstellte, desgleichen den deutschen Kaiser im Begriffe abzureisen. Russland ist in diese Landkarte als Wüste eingezeichnet. Es ist gleichgültig, ob Labouchere oder seine Mitarbeiter Freimaurer waren oder nicht. Maßgebend ist, dass eine französische Logenzeitschrift offen den Sturz Wilhelm II. Und die Revolution in Deutschland im Jahre 1889 erörterte, dass auf einem großen Kongress diese Ziele besprochen wurden und dass es im Jahre 1890 Menschen gab, die eine Karte Europas mit den Grenzen des Jahres 1920 veröffentlichten. Ist der Schluss nun wirklich zu weitgehend, der darin geht, dass es nicht nur bei diesen Reden blieb, sondern auch auf dieses Ziel, das doch mit allen Einzelheiten erreicht wurde, systematisch hingearbeitet wurde? Die Darstellung der neuesten Forschungen über die Beteiligung der Freimaurerei an der Vorbereitung des Weltkrieges von 1989 bis 1914 überschreitet den Raum dieser Darstellung. Man muss aber die Zusammenhänge kennen, um die fortlaufenden Konferenzen, die von 1890 bis 1914 zwischen deutschen, englischen und französischen Freimaurern stattgefunden haben, richtig zu beurteilen. Das freimaurerische Wirken fand seinen Höhepunkt in dem Freimaurermord von Sarajevo. Ein Beweis für die früheren starken freimaurerischen Einflüsse in Deutschland ist die Tatsache, dass das von einem Juristen mit dem Rufe eines Josef Kohler im Jahre 1918 herausgegebene Werk über den Mord von Sarajevo, das die Beteiligung der serbischen und französischen Freimaurerei an dem Mord feststellt, vollkommen totgeschwiegen wurde. Vergleiche: Der Prozess gegen die Attentäter von Sarajevo, aktenmäßig dargestellt von Professor Faros mit Einleitung von Professor Dr. Josef Kohler, R. von Deckers Verlag, 1918. Ferner Archiv für Strafrecht und Strafprozess, begründet von Dr. Goldammer, Band 64, 1917, Seite 385, 396 und 398. Seine Erfüllung fand das freimaurerische Wirken in dem Friedensvertrag von Versailles und in dem Wirken der Freimaurer General Dawes und Owen Young. In Frankreich wurden zur Zeit der Locarno-Politik mehrere Logen mit dem Namen Locarno gegründet, ein Beweis, wie erwünscht diese Politik der französischen Freimaurerei war. Jeder Deutsche hat die Pflicht, sich mit diesen Zusammenhängen zu beschäftigen. Man muss diese Zusammenhänge kennen, um das Verhalten der deutschen Freimaurer, die sich als deutsche Soldaten während des Weltkrieges hinter der deutschen Front mit den französischen Freimaurern verbrüderten, richtig zu würdigen. Diese Verbrüderung ist eine durchaus folgerichtige Fortsetzung der vorhergegangenen zahlreichen Freimaurerkonferenzen. Vergleiche Ludendorff, Kriegshetze und Völkermorden.